wacht und betet, lasst die Lichter brennen, denn der Heiland Jesus Christ kommt und will sich nur zu dem bekennen, dessen Licht geschmücket ist. Wacht und betet, der Herr befiehlt es, wacht und betet, es währt nicht lang. Bald führt uns der Herr hinüber nach dem Land voll Jubelklang. Halt das Herz mit Furcht stets in den Schranken, denn der Böse ruhet nicht. Bald in Worten, Werken und Gedanken Satanas die Bahn sich bricht. Wacht und betet, der Herr befiehlt es, wacht und betet, es wird nicht lang. Bald führt uns der Herr hinüber nach dem Land voll Jubelklang. Ringet recht und säumet nicht zu beten, Jesus rang bis auf das Blut, ging zum Vater, um uns zu vertreten, drum so fasset Glaubensmut. Wacht und betet, der Herr befiehlt es, wacht und betet, es wird nicht lang. Bald führt uns der Herr hinüber nach dem Land voll Jubelklang. Wachet, betet, übt stets eure Pflichten, bis des Bräutigams Stimme schallt, bis man sieht die Herrlichkeit sich richten und das Herz vor Freude wallt. Wacht und betet, der Herr befiehlt es, wacht und betet, es währt nicht lang. Bald führt uns der Herr hinüber.